teuflische Gnade. Und den günstigen Wind, der nach Ilion uns führt. Nein, wie auch Griechenland beleidigt, um diesen Preis wird es an Troja nicht gerecht. Ich entsage den Ehren, die mir zugedacht, und koste selbst mein Leben, geopfert werde nicht mein Kind, Iphigenia. O Artemis, erzürnte, könntest du oder bleiben, diese Grausamkeit sehen? Wohltäter Geist, beschütze du ihr Leben und erhöre mein glühendes Flehen. Auf dem Wege nach Mykene befeuere meines Herzens Schritt. Täuschen möge Tochter und Gattin, dass sie wähnen Achilles, missachte solchen Reiz, trachte nach anderer Liebe Banden, so dass gekränkt sie zurück mögen gehen. O du des Lichtes ewige Quelle, könntest du unerbarmen diese Grausamkeit wenn mein Kind in Aulis erscheinet, wenn verhängnisvoll ihr Geschick sie hier führt, ha, dann schützet sie nichts vor dem blutigen Eifer dieses Priesters, des Volks. Ah,